Roosevelt, der Erfinder dieses Krieges, der größte Kriegsverbrecher aller Zeiten, ist tot. Es ist heute angebracht, sich daran zu erinnern, mit welcher zielbewussten Systematik Roosevelt seit dem Jahre 1937 die USA in diesen Krieg getrieben hat. Der Mann, der diesen Krieg verschuldet hat, der dem Kriegsgott Mars so lange nachgelaufen ist, bis er ihn am Rockzipfel erwischte, dieser Mann ist nun selbst, noch ehe dieser Krieg zu Ende geht, von seinem Schicksal ereilt worden.